Shalom. Shalom. This is so good you all speak Hebrew here. Klasse, ihr sprecht alle Hebräisch hier. Yesterday I taught about the word Shalom. Gestern sprach ich über das Wort Shalom. And about Hallelujah. Und über Hallelujah. And Amen. Und Amen. And today I just realized, you know, another Hebrew word. Und heute habe ich gemerkt, ihr kennt ja noch ein hebräisches Wort. Immanuel. Immanuel. God with us. Gott mit uns. So you know so many Hebrew words. So ihr kennt so viele hebräische Wörter. I just speak in Hebrew and she will translate it to German. Okay, ich spreche einfach Hebräisch, dann kann sie schon übersetzen ins Deutsche. It's a great joy to really be with you. Es ist eine große Freude, mit euch zusammen zu sein. I would like us to turn to Psalm 90, Psalm 90. Psalm 90. And before I forget, after the service on the table, I brought some of my brochures. Ich habe einige meiner Broschüren mitgebracht. Nach dem Gottesdienst könnt ihr die draußen auf dem Tisch holen. And also our magazine. Und eine Zeitschrift. It's in the German language, so you can read it and understand it. Es ist auf Deutsch. So please take as many of you can and read about us and pray for us. Bitte nehmt so viel wie möglich mit, lest über uns und betet für uns. I don't want to take anything back home with me because I don't read German. Ich möchte davon nichts mehr nach Hause nehmen, weil mir nutzt es nichts, ich kann kein Deutsch. But let's go now to Psalm 90. Psalm 90. And I'll read verse 1 and 2. 1 und 2. Lord, you have been a dwelling place in all generations, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God, Elohim. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. And then I'll go to verse 4. Vers 4. For a thousand years in your sight, like yesterday when it passed, and like a watch in the night. Denn tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Verse 12. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. You see, when I read my Bible, I read it in the Hebrew language. That's my mother tongue. Wenn ich Bibel lese, lese ich auf Hebräisch. Das ist meine Muttersprache. English is my second language. Englisch ist meine zweite Sprache. Maybe one day German will be my third language. Vielleicht wird eines Tages Deutsch meine dritte Sprache. Pray for me. But nevertheless, I want you to understand when you read, especially the Old Testament, you really need to go to the Hebrew words. Ich möchte euch aber doch sagen, wenn ihr besonders das Alte Testament lest, ist es wichtig, die hebräischen Wörter aufzulesen. Because there's so much richness there. Denn da ist so ein Reichtum in den hebräischen Wörtern. And I'll give an example in verse 12. Zum Beispiel, Vers 12. Where it says, teach us to number our days. Ja, teach us to number our days. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Yeah. Lehre uns unsere Tage zu zählen, wenn man es wörtlich übersetzt. Right. And then, that we may gain. The word gain in Hebrew. Im Deutschen steht, auf dass wir klug werden, in der Lutherbibel, dass wir gewinnen. Yeah. Yeah. Apply our heart. Apply our heart. Yeah. The first sentence says, teach us to number this. Then it says, that we may gain a heart. Yeah, yeah. The word gain. Also wenn man es wörtlich übersetzt aus dem Englischen, dass wir ein Herz der Weisheit gewinnen. Gain. Okay. Now the word, you see, that's translations, but in Hebrew, the word gain is navi. Auf Hebräisch ist das Wort gain, gewinnen, navi. And navi means a prophet or to prophesy. Und das bedeutet, navi, ein Prophet oder prophezeien. And this is how I understood this verse when I read it in Hebrew. Und so verstand ich also diesen Vers, als ich den auf Hebräisch gelesen habe. Lord, teach us to number our days. Herr, lehre uns unsere Tage zu zählen. So that we may gain or apply prophetically a heart of wisdom. So dass wir prophetisch ein Herz der Weisheit bekommen. You ein see, weises Herz bekommen. I believe we live in the last days. Ich glaube, wir leben in der Endzeit. I believe we live in the prophetic days. Ich glaube, wir leben in den prophetischen Tagen. Do you believe that? Glaubt ihr das auch? If you don't believe it, you came to the wrong meeting. Wenn ihr das nicht glaubt, seid ihr zum falschen Treffen gekommen. We live in a very special time. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. If you don't know what I'm talking about, wenn ihr nicht wisst, worüber ich überhaupt rede, my suggestion to you, wake up. Dann schlage ich vor, wacht auf. Why? Warum? I tell you why. Ich sage euch warum. Because as we live in these last days, denn da wir in der letzten Zeit, in der Endzeit leben, in these prophetic days, in dieser prophetischen Zeit, we need a heart of wisdom. Deshalb brauchen wir ein weises Herz. Not wisdom of man. Nicht menschliche Weisheit. I'm talking wisdom of God. Ich spreche von Weisheit Gottes. Every day. Jeden Tag. Why? Warum denn? Good question. I'm a Jew. I like to ask questions. Gute Frage. Ich bin ein Jude. Ich stelle gerne Fragen. The answer to this question is in the next verse. Die Antwort auf diese Frage findet sich im nächsten Vers. Verse 13. Return, O Lord. How long will it be? Herr, kehre doch endlich wieder zu uns. Im Englischen, Herr, komm zurück. Wie lange zieht sich das denn noch hin? Wie lange wird das noch dauern? You see, I believe with all my heart. Ich glaube von ganzem Herzen, that the King of Kings and the Lord of Lords is coming back soon. Dass der König der Könige, der Herr der Herren, bald zurückkommt. Amen. Amen. Do you believe that? Glaubt ihr das? I just want to make sure I'm in the right meeting. This is the right meeting. Ich will nur mal eben sicher gehen, dass ich im richtigen Treffen hier bin. Jesus is coming back. Jesus kommt zurück. Halleluja. Halleluja. You say, Abby, you're too excited. Abby, du bist ja so aufgeregt. Of course I'm excited. He's coming back to Jerusalem. Natürlich bin ich aufgeregt. Er kommt ja nach Jerusalem zurück. It's just 1 hour drive from Tel Aviv. Nur eine Stunde von Tel Aviv entfernt. We live in exciting times. Wir leben in spannenden Zeiten. You will say, okay, Abby, what's all the prophetic you're talking about? Jetzt sagt er bestimmt, Abi, okay. Oh, danke, danke. Was ist das mit dem Prophetischen, worüber du sprichst? We live in a prophetic time. Wir leben in einer prophetischen Zeit. What is happening now in Israel? Was geschieht gerade in Israel? Oh, we're going to go to the scriptures in a minute. Also gleich gucken wir uns mal die Heilige Schrift dazu an. But before that, I want to show you a video. Aber vorher möchte ich euch ein Video zeigen. It's about 3-4 minutes video. So 3-4 Minuten dauert das. That's what just happened a few months ago in the city of Haifa. Über etwas, was vor einigen Monaten in der Stadt Haifa passiert ist. And what's so special about this is this. Und das Besondere daran ist, during the month of December, the municipality of Haifa, the city of Haifa, they closed this area and they say we're going to have a festival every Saturday for the Feast of Feasts, Hanukkah and Christmas. Im Dezember hat die Stadtverwaltung von Haifa gesagt, wir sperren das Gebiet ab und dann haben wir jeden Samstag ein Fest für das große Fest Hanukkah und Feast of Feasts, weiß ich gar nicht, was es ist, und Weihnachten. So, this precious friend of mine, Pastor Edward, who is an Arab pastor, ich habe diesen Freund, das ist ein arabischer Pastor, ein Christ, arabischer Christ, Pastor Edward. He said, Avi, please, will you come and help us? We want Jews and Arabs to reach out to the thousands of Israelis with the gospel. Der hat gesagt, Avi, kommst du bitte und hilfst mir? Wir möchten als arabische Christen diese tausenden Besucher in Haifa mit dem Evangelium erreichen. And we want together as Jews and Arab believers. Und wir wollen das zusammen machen. Wir wollen uns zusammenschließen als jüdische und arabische Christen. We're going to have a table. And we're going to welcome all the thousands of Israelis with a free cup of coffee. Und wir wollen diese Tausenden von Israelis mit einer Tasse Kaffee umsonst willkommen heißen. Israelis love free cup of coffee. Israelis lieben eine Tasse Kaffee. We're going to welcome them with a big smile. Wir werden sie willkommen heißen mit einem dicken Lächeln im Gesicht. And we had T-shirts saying there is hope in Hebrew and Arabic. Und dann hatten wir T-Shirts an, darauf stand es gibt Hoffnung auf Hebräisch und auf Arabisch. And as people came, they started asking us questions. Und die Leute kamen und die fingen an uns Fragen zu stellen. And we told them there is hope in the Messiah Yeshua. Und dann sagten wir ihnen, es gibt Hoffnung in Messias Jesus. And thousands of Israelis every Saturday. Und tausende Israelis kamen jeden Samstag. They took the free cup of coffee. Die tranken die umsonst eine Tasse Kaffee. And then they took free books in Hebrew, Arabic and Russian. Und dann nahmen sie sich auch Bücher mit, die nichts kosteten. Auf Hebräisch, auf Arabisch und auf Russisch. And many were so touched that they even gave us their name and address and phone number so we can call them, follow up on them and invite them to the congregation. Und viele waren so berührt, dass sie uns ihre Namen und Telefonnummern und Adressen gegeben haben, dass wir ein Follow-up, also Nachfolgearbeit machen konnten und sie zur Versammlung einladen konnten. So let's see the video. Gucken wir uns mal das Video an. There is hope in the Messiah, Jesus. Amen. Es ist Hoffnung im Messias, in Jesus, dem Messias. Okay, so let's turn to Ezekiel 36. Ezekiel 36. And you are welcome to read at home. I'll just read a few verses. Ihr könnt es natürlich gerne zu Hause nachlesen. Ich werde nur ein paar Verse lesen. So I'm going to read from verse 17. Ab Vers 17. I'll read half of it. Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own ways and deeds. Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun. Verse 18, therefore I poured out my fury on them for the blood they have shed on the land, for the idols which they have defiled it. Verse 19, so I scattered them among the nations and they were dispersed throughout the countries. I judged them according to their ways and deeds. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. Verse 22, therefore said to the house of Israel, thus says the Lord God, I do not do this for your sake, house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations, wherever you went, and I will, 23, and I will sanctify my great name, which you have profaned among the nations, which you have profaned in the midst, and the nations shall know that I am the Lord, says the Lord God, when I am hallowed in you before their eyes. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr vor ihnen, unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. And then, verse 24, for I will take you from among the nations, get you out of all countries, and bring you into your own land. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Let me stop here for a moment. Hier möchte ich einen Moment innehalten. Here is the prophet Ezekiel prophesying to the people of Israel. Der Prophet Ezekiel prophezeit hier für das Volk Israel. Just let's stop for a second. When did Ezekiel live? 500 years ago? Wann hat Ezekiel denn gelebt? War das vor 500 Jahren? 100 years ago? Vor 100 Jahren? What do you say? Was sagt ihr? 2500. Ah, there's a theologian among us. That's right, about 2600 years ago. Etwa 2600 Jahre ist das hier. A long time ago. Lange her. But just think for a moment, if I stood here as a prophet and said to your people, German, God is dead with us, he's going to kill us out of this country. You think people will like that? Aber überlegt doch mal, wenn ich jetzt hier als Prophet vor euch stünde und sagen würde, Gott ist sauer auf euch, ihr Deutschen, Gott wird euch aus dem Land kicken, werdet ihr darüber glücklich? Aber das hat Ezekiel gemacht, er prophezeite vor dem Volk Israel. And they were not very happy about this. Und die waren gar nicht glücklich darüber. And then time goes by, times go by. Und die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. And for more than 2000 years, und länger als 2000 Jahre. Those verses was doing something very important. Those verses we just read have done something very important. Yeah. Okay. 2000 Jahre lang sind diese Verse, die wir gerade gelesen haben, etwas sehr Wichtiges gewesen. They were collecting dust in the archives, in the library. Sie haben als Staubfänger in den Archiven gewirkt. You think 100 years, 200 years, 300 Jahre, 200, 300 Jahre, der Staub wird immer größer. Ja. Collecting dust. Staubfänger. And then in one day, und in, an einem Tag, a nation is born. Wird eine Nation geboren. And the scripture is being fulfilled. Und die Schriftstelle wurde erfüllt. In front of our eyes. Die Schrift hat sich erfüllt vor unseren Augen. The Jewish people for almost 2000 years. Fast 2000 Jahre lang. Since the temple was destroyed, the city of Jerusalem was destroyed in 70 AD. Im Jahr 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und die Stadt Jerusalem zerstört. Year after year after year, the Jewish people will celebrate Passover, Pesach. Seitdem feiert das jüdische Volk Jahr für Jahr für Jahr für Jahr das Passafest. And then in the end of this Passover, they sing a song and say, Next, Leshana Abba'a Birushalayim, next year in Jerusalem. Und am Ende des Passafestes singen sie immer das Lied, nächstes Jahr in Jerusalem. Think for almost 2000 years, the Jewish people were waiting for this. 2000 Jahre lang hat das jüdische Volk darauf gewartet. And then in one day, und an einem Tag, that scripture being fulfilled in front of our eyes today. Diese Schrift vor unseren Augen. We are the generation that see come to fulfillment. Wir sind die Generation, die die Erfüllung dieser Schrift erlebt. What a prophetic. Welch eine Prophetie. Fulfillment of prophecy. Welch eine Erfüllung von Prophetie. For me it's very personal. Mich berührt das ganz persönlich. Okay, let me take a minute and explain. Okay, ich will mir das kurz erklären. Okay, yes. Ist es okay, wenn ich runtergehe? Okay, versteht ihr alle da hinten noch, was er sagt? Achso, ist ja gar nicht wichtig. Ich möchte mein Zeugnis geben. Ich wurde in einer jüdischen Familie in Tel Aviv im Ortsteil Jaffa geboren. Meine Eltern sind in Bulgarien geboren. Mein Vater ist aus Sofia, also ist geboren in Sofia, Bulgarien. And when he was a little boy, als er ein kleiner Junge war, dann kamen die Nazis nach Sofia, als er ein kleiner Junge war im Zweiten Weltkrieg. Da rannten er und sein Bruder in den Wald. So he and his brother, they lived for 2 years in the forest. 2 Jahre lang lebten mein Vater und sein Bruder als kleine Jungs im Wald vor, außerhalb von Sofia. And when the war was over, als der Krieg zu Ende war, he was happy to come back home. Hat er sich gefreut, nach Hause zu kommen. He was so happy to see his mother. Er war so glücklich, dass er seine Mutter wiedersehen würde. Sein Vater ist gestorben. And one of his brothers. Und einer seiner Brüder auch. But yet he was so happy to see his mother's other brothers. Aber er freute sich so darauf, seine Mutter, seine anderen Brüder wiederzusehen. And then in 1947, 1947, about 2 years after the war, 2 Jahre nach dem Krieg, he was a young man, he said to his mom, Mom, this is not home, I want to go home. Hat er zu seiner Mutter gesagt, Mama, das ist nicht mein Zuhause, ich möchte nach Hause gehen. Israel. Nach Israel. So he joined a youth group. Also schloss er sich einer Jugendgruppe an. And a ship from Europe to Israel. Und die fuhren mit einem Schiff auch von Europa nach Israel. Well, in 1947, the British mandate ruled Palestine at that time. Damals, 1947, regierten die Briten das damals sogenannte Palästina. Die hatten das Mandat. And they were not Mandatsregierung. To allow Jews into the country. Und die waren überhaupt nicht dem günstig gesonnen, dass die Juden wieder in das Land kamen. So when he went with his ship full of Jews, the British Navy stopped them and did not let them in. Also war dieser Junge auf dem Schiff voller Juden und die britische Seemacht, die Navy, die hat die gestoppt, die hat ihn nicht reinlassen wollen. So here was ins Land the ship wollen. With thousands of Jews. Hier haben wir also das by the seashores of Tel Aviv. Schiff vor der Küste von Tel Aviv mit tausenden Juden drauf. British soldiers came, caught them and took them and put them in Cyprus, in the island of Cyprus. kamen die britischen Soldaten, haben die jungen Juden genommen und nach Zypern gebracht. And they put them in a camp for a year in Cyprus. Da waren sie ein Jahr lang dann in einem Lager auf Zypern. So, there was one movie made about this called Exodus. Darüber gibt es auch einen Film, der heißt Exodus, falls den jemand gesehen hat. So, here is my father along thousands of Jews in this camp in Cyprus. Also hier haben wir meinen Vater unter Tausenden von Juden in diesem Lager auf Zypern. Waiting for that day. Und er wartet auf den Tag. What day am I talking about? Welchen Tag? 14. May 1948. 14. Mai 1948. On the 14th of May 1948, our first Prime Minister David Ben-Gurion proclaimed independence. Am 14. Mai 1948 hat unser erster Premierminister David Ben-Gurion die Nation Israel ausgerufen. Now we all know this and it's wonderful, but das wissen wir alle und es ist wunderbar, aber gehen wir zurück. Let me go back 67 years ago. 67 years ago. 67 Jahre zurück. Because 2 days ago we just celebrated independence, 67 years. Aha, vor 2 Tagen haben wir die Unabhängigkeit gefeiert, 67 Jahre Unabhängigkeit. Let me tell you a little bit of story. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Here is David Ben-Gurion, the leader of the Jewish community in Israel. David Ben-Gurion, der Leiter der jüdischen Gemeinde in Israel oder Gemeinschaft der jüdischen Leute. 600.000 Jews in the land of Israel, about 600.000 Jews. 600.000 Juden, halbe Million Juden ungefähr gab es damals in Israel. And they knew because of the UN decision in November that the British the decision of the UN to give the land of Palestine to the Jewish people, the state of Israel, they knew that the British said, okay, by the 14th of May we will leave. Sie wussten, weil eine UN-Resolution da wohl getroffen wurde. Okay, it's not politics, it's not, it's reality. It's history. Sie wussten, der Tag würde kommen, dass die Briten sich zurückziehen würden, dass die Juden tatsächlich ihr Land regieren würden. In November 1947 hat die UN beschlossen, den Juden das jüdische Land, das Land Israel zu geben. And the British mandate said, okay, we need until the 14th of May to collect things. Okay. Und diese Mandatsregierung hat gesagt, wir brauchen aber bis zum 14. Mai, bis wir uns zurückziehen können. So here, just a few days before 14th of May 1948. Also einige Tage vor dem 14. Mai 1948. The British are leaving. Da gehen die Briten weg. And the Jewish community in Israel were looking for their leadership. Und die jüdische Gemeinde oder Gemeinschaft in Israel, also die Juden alle in Israel, die sahen auf ihre Verantwortlichen, auf ihre Leiter. So, David Ben-Gurion went to his close friend, who was an army person. He was Dann ging David Ben-Gurion zu seinem engen Freund, der in der Armee war. And he said to him, what are our chances, if we declare independence, what are our chances to survive, to make it? Und sagte, wie stehen denn die Chancen? Wenn wir jetzt die Unabhängigkeit erklären, wie können wir das überleben? Wie sind die Chancen für unser Überleben? His friend said, okay, let's see. We don't have Air Force, we don't have Navy, we don't have tanks, we don't have cannons, we don't have guns. Sein Freund sagte also, naja, gucken wir mal, wir haben keine Luftwaffe, wir haben keine Seemacht, wir haben keine Kanonen, wir haben keine Panzer, wir haben keine Gewehre. And we have to face millions of Muslims who have already declared war against us. Und wir stehen Millionen Moslems gegenüber, die den Krieg gegen uns bereits erklärt haben. The chances are not good. Schlechte Chancen. But I give 50-50 chance. Aber ich sage 50-50. He said, David Ben-Gurion sent a delegation to America to ask the Americans, will you support us? Dann sandte Ben-Gurion eine Delegation nach Amerika und sagte, Amerika, werdet ihr uns unterstützen? Und der Marshal Judd hat gesagt, erklärte Unabhängigkeit nicht, wartet. And David Ben-Gurion Und David Ben-Gurion wusste nicht, was er machen sollte, denn man sagte ihm, wenn er das tut, das ist wie Selbstmord. Die Leute werden uns umbringen. Was hat er gemacht? Er sagte, ich brauche etwas Zeit. Er ging zur Bibel. Das ist wirklich wahr. Er las die Heilige Schrift und er las die Propheten und es wurde ihm klar, Gott hat dem Volk Israel dieses Land versprochen. Er war so inspiriert. Am nächsten Tag ging er dann zu seinem engen Freund, der gesagt hatte, 50-50 Chance. Er sagte, hör zu, es ist geschrieben, hier steht es geschrieben, Gott hat uns dieses Land versprochen. It's now or never. Jetzt oder nie. I'm gonna proclaim on the 14th of May independence. Are you with me or against me? Ich werde am 14. Mai die Unabhängigkeit erklären. Bist du dabei oder nicht? With you. So he said, I'm with you. Und er sagte, wie Benny das gerade gemacht hat, sagte sein Freund, ja, ich mache mit. Ich bin dabei. Er ging also zu allen seinen Freunden, die leitende Funktionen hatten, und sagte allen das Gleiche. Ich werde es machen, es ist verheißen, bist du mit mir oder gegen mich? Und einer nach dem anderen sagten sie, wir sind dabei. Dann ging er nach Hause und bereitete die Unabhängigkeitserklärung vor. Dann sagten sie, wir haben ja gar keinen Versammlungsort. Nehmen wir das Museum in Tel Aviv. So they machen wir das zurecht. Sie hatten 48 Stunden, um dieses alte Museum so hinzukriegen, dass man da die Unabhängigkeit verkünden könnte. They sent a piece of paper with invitation in Hebrew saying, come to a special meeting on Friday afternoon at 3 o'clock, 14th of May 1948, please keep it secret. Sie haben ein Einladungspapier vorbereitet. Bitte kommt am 14. Mai 1948 um 3 Uhr da und dahin und haltet es geheim. Juden sagen, dass sie ein Geheimnis bewahren sollen, meine Güte. Das ist nur Witz. Es ist wirklich wahr, das haben sie schon gemacht, ja. Freitagnachmittag, kurz vor Sabbatbeginn, kommt er dahin, zu diesem Museum. Es ist ein Kunstmuseum. So they had to move things, die mussten the table and a flag. Sachen zur Seite schieben und einen Tisch dahin stellen und eine Flagge aufrichten. They didn't have chairs. Es gab keine Stühle. So they said, okay, they went to all the coffee shops in Tel Aviv and said, we need the chairs, give us the chairs. Dann, and they put the chairs there. Dann sind sie in alle Cafés von Tel Aviv gegangen und haben gesagt, wir brauchen Stühle, haben die Stühle dahingestellt. The coffee shop said, why are you taking the chairs? We have a very secret meeting. We need your chairs. Die Cafés sagten, warum braucht ihr denn die Stühle? Wir haben ein Geheimtreffen, wir brauchen die Stühle. So, here the little man comes, he comes up from the car and he sees all these people and he's like, supposed to be a secret meeting. Dann kommt Ben-Gurion, steigt aus dem Auto aus, sieht die vielen Leute da und sagt, es sollte doch geheim sein. And he goes to this small museum that is half on the inside the ground because it was like a bomb shelter. Und er geht in dieses kleine Museum, das zur Hälfte unterirdisch ist, weil es als Bunker, gedacht war, ursprünglich. Warum? Warum haben sie das gemacht? Falls Bomben fallen, dann haben sie wenigstens den Schutz des Untergrunds. So he stands up and everybody sits down and he reads the Declaration of Independence. Also er geht rein in das Museum, stellt sich hin, alle Leute setzen sich und er liest die Unabhängigkeitserklärung vor. And the people there so emotionally moved, they want to cry. Und die Leute, die da waren, waren so berührt, so bewegt, emotional, dass sie weinen wollten. Und er sagt, ich erkläre die Unabhängigkeit des Volkes Israel im Land Israel. Und unterschreibt. Und bittet alle, die da versammelt sind, auch zu unterschreiben. Das ist ein Wunder, sie streiten nicht. Das muss ich erklären. There is a saying in Israel. In Israel sagt man, we have two Jews, four opinions. Ja, zwei Juden, vier Meinungen. And here there are more than 200 Jews and they all agree and don't argue or fight. Und hier sitzen 200 Juden, mehr noch als 200 Juden zusammen und die streiten überhaupt nicht, kämpfen überhaupt nicht gegeneinander. A miracle happened. Ein Wunder. They all agree. Sie sind alle einer Meinung. Und sie weinen an und unterschreiben die Unabhängigkeitserklärung. Und dann stand ein orthodoxer Rabbi, der auch anwesend war, auf. Und er fing an, die Hatikva zu singen. Später wurde das die Nationalhymne. Das bedeutet Hoffnung. 2000 Jahre lang haben wir gehofft, gewartet, dass wir wieder in das Land kommen können. Und hier sind wir. Wir vertrauen auf Gott. Und sie singen und weinen. Das war vollkommen spontan gewesen. Und dann nimmt der Rabbi das Shofar und bläst das Shofar. Und er spricht den Segen. Baruch shehigyanu lazman hazeh. Blessed art thou, O God, that we have come to such a time as this. Gepriesen bist du, Herr, dass wir zu dieser Zeit gekommen sind, dass wir diese Zeit erreicht haben, diesen Tag erreicht haben. And then David Ben-Gurion takes the hammer and says, the meeting is finished, let's go home and celebrate Shabbat. Mm-hmm. Und dann nimmt Ben-Gurion den Hammer, sagt, das Treffen ist zu Ende, lass uns nach Hause gehen und Sabbat feiern. Going out and everybody outside heard and they're all dancing on the streets. Und dann sind sie rausgegangen und alle draußen haben es gehört und haben auf den Straßen getanzt. They go home to celebrate Shabbat, like I explained yesterday. Sie sind nach Hause gegangen, um den Sabbat zu feiern, wie ich das gestern erklärt habe. They went to sleep, it's a Shabbat. Sie haben geschlafen, ist ja Sabbat gewesen, alles war still. Saturday morning. Und am Samstagmorgen, after the British left, nachdem die Briten das Land verlassen haben, less than 24 hours, the Egyptian Air Force bombs Tel Aviv. In weniger als 24 Stunden danach hat die ägyptische Luftwaffe Tel Aviv mit Bomben beworfen. And people in Tel Aviv were killed. Und Menschen in Tel Aviv sind umgekommen. This is our welcome to the neighborhood. Das ist das Willkommen unter den Nachbarn gewesen. You see, Israel is a beautiful country. Israel ist ein wunderschönes Land. Beautiful country. Wunderschön. Beautiful place. The only problem is we're in a bad neighborhood. Das einzige Problem ist schlechte Nachbarschaft. Now, in the natural. Natürlicherweise. All our neighbors declared war. In the natural. Ja, alle Nachbarn um uns herum haben uns den Krieg erklärt, sie wollten uns umbringen. Das haben sie wirklich gemacht. Krieg erklärt. Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Millionen Moslems haben Israel den Krieg erklärt. Sie haben diese ganzen Luftwaffe. Sie hatten alle militärischen Mittel und haben geplant, uns umzubringen, uns ins Meer zu werfen. Und normalerweise wäre das ja auch passiert dann. Denn wir hatten nichts, keine militärischen Mittel. Aber unsere Nachbarn haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Gott. You see, somebody needs to tell. Somebody needs to tell our neighbors that they read the wrong book. Jemand muss unseren Nachbarn sagen, dass sie das falsche Buch lesen. It is important to read the right book. Es ist wichtig, das richtige Buch zu lesen. What's the difference? Was ist der Unterschied? Life, Leben or death. Oder Tod. Amen. Because my scripture says, he that keepeth Israel shall not slumber nor sleep. Wenn meine Bibel sagt, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Now, as David Ben-Gurion declared independence, which was very spontaneous and prophetic. als David Ben-Gurion die Unabhängigkeit erklärt hat, was sehr spontan war und prophetisch war. My father was in Cyprus. War mein Vater in Zypern. Thousands of Jews there were waiting for that day. Tausende Juden warteten auf den Tag. Hundreds of thousands of Jews in Europe were waiting for that day to come back home. Hunderttausende Juden in Europa warteten auf den Tag, an dem sie nach Hause kommen können. Almost a million Jews in the Arab countries were waiting to come back. Fast eine Million Juden in arabischen Ländern warteten darauf, zurückkommen zu können. Because in the Arab countries they were persecuted and they want to come back home. Denn in den arabischen Ländern wurden sie verfolgt und sie wollten nach Hause. And they were all waiting for that day. Und sie alle warteten auf den Tag. And that day came. Und der Tag kam. To the glory of God. Zu Ehre Gottes. God said. Gott hat gesagt. I will take you to the nations. Ich werde euch in die Nationen, zu den Heiden bringen. But one day I'm going to bring you back to your own land. Eines Tages werde ich euch zurückführen in euer eigenes Land. And I will do this not for your namesake Israel. Und nicht um euretwillen Israel. I will do it for my holy namesake. Ich werde es tun um meines heiligen Namens willen. To prove what? Um was zu beweisen? To prove that God is God. Um zu beweisen und klar zu machen, Gott ist Gott. That what he promises, he fulfills. Was er verheißt, erfüllt er. Amen. He's a faithful God. Es ist ein treuer Gott. He will do whatever he needs to do to show that there is only one God on this earth, and his name is the God Jehovah, the God of Israel. Er wird alles tun, was nötig ist, um zu zeigen, es gibt nur einen Gott auf der Erde. Sein Name ist Jehovah, Jahwe, der Gott Israel. And who gets the glory? Und wer wird geehrt? Not Israel. Nicht Israel. But God. Aber Gott. In the Independence War. Miracles upon miracles happened. Im Unabhängigkeitskrieg sind Wunder über Wunder passiert. Even our generals and so they said, we don't know how this happened, how we won this and won this. We don't understand the miracle. Sogar die Generäle der israelischen Armee haben gesagt, wir verstehen nicht, wie das passiert ist, wie dieses Wunder, dieses passiert ist oder jenes, warum wir gewonnen haben. Es war ein Wunder. God gets all the glory. Alle Ehre. God is a faithful God. Gott ist ein treuer Gott. What he promises, he fulfills. Was er verheißt, erfüllt er. Amen. Amen. So my father was so happy after the Declaration of Independence to come home. Mein Vater hat sich also so gefreut, nach der Unabhängigkeitserklärung nach Hause zu kommen. And the Jewish agency said, "Welcome home." Und dann sagte die Jewish agency, diese Aufnahmebehörde, willkommen zu Hause. Okay, here is the gun. Go and fight. Okay, hier ist ein Gewehr. Geh kämpfen. This is the truth. So war das wirklich. He comes back home, he kisses the land, and now for the next thing he has a gun, he has to go and fight. Er kommt nach Hause, er küsst den Boden, als nächstes kriegt er ein Gewehr in die Hand gedrückt, muss kämpfen. But thank God the war was over. Aber Gott sei Dank war der Krieg dann zu Ende. Then he met my mother, and they fell in love and got married. Dann hat er meine Mutter getroffen, sie haben sich verliebt und geheiratet. And the rest is history. Der Rest ist Geschichte. So, my sister was born, I was born, and my brother. Dann wurde meine Schwester geboren, ich und dann mein Bruder. So, I was raised in a Jewish home in Tel Aviv. Also, ich bin in einem jüdischen Zuhause in Tel Aviv aufgewachsen. I finished high school. Hab die Highschool abgeschlossen. And then I joined the army. Dann bin ich zur Armee gegangen. In Israel it's compulsory. Everybody goes to the army. The boys for 3 years and girls for 2 years. Jeder muss in Israel zur Armee. Die Jungs 3 Jahre, die Mädchen 2 Jahre. So. Possible. Everybody goes to protect a country. Also es muss sein, wird verlangt, jeder muss das Land verteidigen. So I was 4 years in the Israeli Air Force. 4 Jahre, ich habe mich vertan. 4 Jahre bis in New York. No, no. 4 years, the boys? Okay, boys 3 years, girls 2 years. Okay, but you were 4 years. I was 4 years, one extra. Ich war 4 Jahre lang in der Air Force Luftwaffe. Yeah. Ein extra Jahr. So when I finished my time, my duty to my country. Als ich also meinem Land zu Ende gedient hatte. I saved some money and I said, "Oh, I'm going to go to America to explore America." Dann bin ich nach Amerika gegangen. Ich hatte ein bisschen Geld gespart. Ich wollte Amerika entdecken. I was lost in sin in the world. Ich war verloren in Sünde in der Welt. All I wanted to go to is every discotheque in town and nightclub. Ich wollte einfach nur in jede Diskothek und jeden Nachtclub der Stadt gehen. I had plans to go to Las Vegas, gamble and make money. Ich hatte geplant, ich gehe nach Las Vegas, ich spiele da in den Spielhöhlen und mache richtig Geld. This was my plan, but das war mein Plan. Plan for my life. Aber Gott hatte einen anderen Plan für mein Leben. So, first I went to visit my sister. Erstmal bin ich also meine Schwester besucht. My older sister, she's married. She lived in Florida. Sie ist verheiratet, sie lebte in Florida. And I didn't know, but she's a born again believer. I didn't know that. Ich wusste das nicht, aber sie ist ein wiedergeborener Christ gewesen. So when I went to visit her on my way to Las Vegas. Als ich also auf meinem Weg nach Las Vegas diese Schwester besucht habe. After a couple of days, it was Sunday. Ja, ein paar Tage später kam der Sonntag. And my sister goes, listen, come with me and my husband. We're going to the Baptist church. Und da sagte meine Schwester, hör mal zu, komm mit mir und mit meinem Mann, wir gehen in die Baptistengemeinde. I said, excuse me, what did you say? Ich sagte, wie bitte, was hast du denn? Church, are you crazy? Kirche? Bist du verrückt? Was ist da mit dir los? See, that's the normal reaction you get when you ask a Jewish person to come to your church. That's how they will accept that. Das ist die völlig normale Reaktion eines Juden, wenn man ihn bittet, mit zur Kirche zu kommen. Normal. Don't take it personally. It's okay. Nehmt das nicht persönlich. Das ist also. And that's how I acted. Und so habe ich auch reagiert. And my sister, she's my big sister, she said, oh, Abi, it's not what you think. Meine Schwester, das ist meine große Schwester, die sagte, ach, Abi, das ist nicht das, was du denkst. Bring your Hebrew Bible. Bring deine hebräische Bibel mit. When I mean the Old Testament only. Also nur das Alte Testament natürlich. Yeah, Jews, we don't believe in the New Testament, so die, als Juden glauben wir natürlich nicht ans Neue Testament und haben yes. Es auch. She said, come and check it out. Ja, er sagte so, komm mal mit und prüf es. And then if you don't like it, you don't have to come. Und wenn es dir nicht gefällt, musst du ja nicht mitkommen. She gave me a challenge. Sie hat mich herausgefordert. Oh, I love challenges. I was in the Israeli Air Force. Ich liebe Herausforderungen. Ich war in der israelischen Luftwaffe. I said, okay, I'll go and check it out. Okay, habe ich gesagt. But ich werde es machen. Full of pride. Aber in meinem Herzen war ich voller Stolz. So I'll just take this for a moment. I took my Hebrew Bible, the Old Testament. Ich nahm also meine hebräische Bibel, das Alte Testament, und ging mit meiner Schwester und deren Ehemann in diese Gemeinde. And I took with me my Israeli Air Force pride. Und mit mir nahm ich auch meine israelische Luftwaffe Stolz. Because in my heart I said, I'm going to prove those Christians, they worship three gods, they worship idols, we Jews worship one true God. Denn in meinem Herzen dachte ich mir so, ich werde es den Christen schon, ich werde es denen schon zeigen. Die beten ja drei Götter an und sie beten Götzen an. Wir Juden, wir beten nur einen Gott an. So, I walked with her to this church. Ich ging also mit ihr in diese Gemeinde. And then we stood up and they started singing. They had a choir. It was beautiful. Und dann standen alle auf, singen fing an, die hatten einen Chor, es war wunderschön. And I was in total shock. Und ich war komplett schockiert. Ich stieß meine Schwester an und sagte, wo sind denn die Mönche und die Nonnen? Where are all the statues of Mary, statues of Peter, all these idols? Wo sind denn diese ganzen Marienstatuen und Statuen von Petrus, die ganzen Götzen? Ich muss euch das erklären, ich komme aus Israel. We have historical churches. Wir haben historische, ganz alte Kirchen. And we Israelis, we call them dead museums. Und wir nennen sie tote Museen. Because it's so dead there, they worship idols. Total tot. In unseren Augen beten die Leute Götzen an. And usually those historical monks and nuns don't like us, the Jews. Normalerweise mögen diese historischen Mönche und Nonnen uns Juden nicht. So we have nothing to do with that. Wir haben mit denen nichts zu schaffen. So when I went to this church and I saw they are worshiping Jesus. Und dann kam ich jetzt in diese Baptistengemeinde und sah, die beten Jesus an. And they were alive. Und sie waren lebendig. They were smiling. Sie lächelten. They were happy. Sie waren glücklich, fröhlich. I said, what's wrong with this church? Ich da sagte, was ist denn mit dieser Kirche los? You understand that the background I come from. Versteht ihr, von meinem Hintergrund her? Aber dann sah ich sie einfach, wie sie Jesus angebetet haben. Ich sah, wie sie glücklich war. Wie sie Gott liebten. Und die haben in mir einen Neid, eine Eifersucht herausgefordert. Steht irgendwo in eurer Bibel, nicht wahr? Wenn ihr nichts davon mitnehmt, von dem, was ich heute erzähle, möchte ich euch doch herausfordern. I would like to give you a job description. Ich möchte euch eine Job Description, eine Arbeitsbeschreibung, Arbeitsplatzbeschreibung geben. Free on the house. für umsonst. Geht aufs Haus, kostet euch nichts. And this is the job description. Nämlich? Provoke the Jew to jealousy. Fordert Juden zu Eifersucht heraus. And provoziert please, Eifersucht. And please do a good job. Und macht das gut, bitte. If you do a good job, denn wenn ihr das gut macht, then all Israel shall be saved. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Amen. Amen. And that's what happened to me. Das ist mit mir geschehen. As I walked into this Baptist church, als ich in diese Baptistengemeinde kam and they were worshiping Jesus, und sie beteten Jesus an, war ich berührt. Ich war in Schockstarre. Und als der Prediger dann nach vorne ging und predigte, da saß ich neben meiner Schwester und fühlte mich dermaßen unwohl. Ich wollte am liebsten rausgehen. Denn ich dachte, jetzt wird er über Religion sprechen. Ich komme nun mal aus Tel Aviv. Tel Aviv has the best beaches, the best restaurants, coffee shops and nightclubs. Tel Aviv hat die besten Strände, die besten Cafés, die besten Nightclubs. You want religion? Go to Jerusalem. All the religious people are in Jerusalem. Leave us alone. Willst du Religion? Geh nach Jerusalem. Die ganzen Religiösen sind in Jerusalem. Lasst uns in Ruhe. This is how we think in Israel. So denken wir. And I was very comfortable. I want to get out. Ich fühlte mich sehr unwohl. Ich wollte raus. But then this wonderful pastor. Aber dann. He stood up. Stand dieser wunderbare Pastor and he said, auf und sagte, God is a loving father. Gott ist ein liebender Vater. God loves you. Gott liebt dich. He has a plan for your life. Er hat einen Plan für dein Leben. He loves you so much. He wants a personal relationship with you. Er liebt dich so sehr, er möchte persönlich in Beziehung mit dir sein. And as I was sitting there, I was in total shock again. Und ich saß da und war wieder völlig schockiert. And I went to my sister. Ich ging wieder zu meiner Schwester. Worüber redet er? Was soll dieser Blödsinn? And she goes, shut up and listen. Sie sagt, halt deinen Mund, hör zu. Okay, my big sister spoke. Okay. Große Schwester hat gesprochen. Okay. I'll listen. Hör ich mal zu. You know, the more I listen to this wonderful message, the good news. Je mehr ich dieser wunderbaren Botschaft, der guten Nachricht zugehört habe, something happened in my heart. Da geschah etwas in meinem Herzen. I wanted to cry. Ich wollte weinen. I couldn't understand this. Ich konnte das nicht verstehen. I wanted to cry. Ich musste weinen. By the conviction of the power of the Holy Spirit. Das war die Überführung in der Kraft des Heiligen Geistes. But then I said, no, I'm from Israel Air Force. No, I'm not. Dann, nein, ich bin israelischer Luftwaffen, was weiß ich. Ich werde hier nicht zusammenbrechen. I'll just wait for him to finish. Ich warte einfach, bis das hier zu Ende ist. And as soon as they finished, I got up and I was out. Und sobald der Gottesdienst zu Ende war, stand ich auf und war draußen. I want to run away from God. Ich wollte von Gott wegrennen. Now, how many of you know you cannot run away from God? Wie viele von euch wissen, dass man von Gott nicht wegrennen kann? You can try. Man kann es versuchen. But let me tell you, aber ich will euch mal sagen, God is everywhere. Gott ist überall. He sees everything. Er sieht alles. He'll get you. Er kriegt dich an. So, after this wonderful experience, I just put it aside. I said, oh, enough of this. Nach dieser besonderen Erfahrung habe ich die einfach an die Seite gestellt und gesagt, nein. Will ich nicht dran rühren. 3 days later, I get a phone call. Aber 3 Tage später hat mich jemand angerufen. The youth pastor from this church. Das war der Jugendpastor dieser Gemeinde. He said, come, I want to invite you to a weekend retreat. Come with us. Komm mit uns, hat er mich eingeladen. Das ist ein Wochenende Freizeit. I'll think about it. Ich sagte, denke ich mal drüber nach. Then I went and talked to my sister. Dann ging ich wieder und sprach mit meiner Schwester. And I thought, you know, sister, they called me, invited me to a weekend retreat, but you know, we Jews don't trust Christians. Ich sagte, die haben angerufen und mich zu der Wochenendfreizeit eingeladen. Aber du weißt ja, wir Juden, wir trauen den Christen nicht. Why? Because of Christendom and history. We study history. We know what Christianity and Crusades did to us. Warum nicht? Wir haben die Geschichte studiert und wir wissen, was die Kreuzfahrer uns angetan haben. So I tell my sister, you know, they invite me to weekend retreat, but I'm not going to go there. Ich sagte also zu meiner Schwester, die haben mich eingeladen zu der Wochenendfreizeit, aber ich werde da nicht hingehen. Warum denn nicht? Yes, they're gonna take me and they're gonna force me and baptize me. I'm gonna come out as a Catholic monk and the next. steps in dein Loch? Ich habe mir gedacht, ja, dann werden die mich nehmen und mich zwingen und mich zwangsweise taufen und dann komme ich raus und bin katholischer Mönch und was passiert dann? The next thing I know, they're gonna send me 1 week to see the Rock, 1 week ticket to see the Pope in Rome, you know? I don't know. Und dann geben sie mir ein Flugticket ohne Rückfahrkarte, dass ich den Papst in Rom besuchen muss. Was weiß ich? Again, I'm not against Catholic. Also ich habe nichts gegen Katholiken. Please, wenn du katholisch bist, bitte, ich möchte dich nicht beleidigen. Aber für uns Juden ist das wirklich das Letzte, was wir wollen. Wegen dieser Bilder und was wir in der Geschichte, aus der Geschichte wissen, was uns Christen angetan haben. Das ist das Letzte, was ich machen wollte. Und dann hat meine Schwester angefangen zu lachen. Sie hat gesagt, nein. Und meine Schwester lachte und sagte, nee, das macht Spaß. Ihr werdet ja Basketball spielen und sowas. Das wird dir Spaß machen, geh ruhig mit. Oh, Basketball, ja gut. Also, ich liebe Basketball, wir sind da sehr erfolgreich. Mein Team hat gewonnen. Also, bin ich mitgefahren. Und wieder war ich schockiert. Kein Kloster, keine Marienstatuen oder Paulusstatuen. Aber ein schönes Lager, wir hatten da Basketball gespielt und dann gab es was zu essen. Und dann haben diese Baptisten was ganz Trickreiches gemacht. Nach dem Essen haben sie gesagt, wir teilen euch jetzt auf, die gesamte Gruppe, in kleine Bibelstudiengruppen. Also dann ging ich in diese kleine Bibelstudiengruppe mit meiner hebräischen Bibel. And then there was a lady with a strong southern accent, southern American accent. Dann war da eine Frau, die hat einen ganz starken Südstaaten-Akzent. And she goes, okay, tonight we're going to read from the book of John. Und sie sagte, what did she say? Bitte? Book of John. Oh, Johannes. John. Oh, okay. Johannes, okay. Blätter. I don't have the book of John. Evangelium nach Johannes nicht. Okay, I'll just listen. Also dann höre ich halt zu. I have no clue what she's talking about. Ich habe keine Ahnung, wovon die Frau spricht. And then she reads. Und dann liest sie. God is love. Gott ist Liebe. God so loved. Gott hat die Liebe so sehr geliebt, die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Gott liebt dich. Er möchte eine Beziehung mit dir haben. Er liebt dich so sehr, dass er den Messias, Jesus, gegeben hat. Damit deine Sünden vergeben werden können. Und als sie so sprach, war mir wieder nach Weinen zumute. In mir geschah etwas. But now I'm from the Israel Air Force, we don't pray. Ich bin stolz, ich bin aus der israelischen Luft. I'll just sit here and wait here for it to finish. Ich sitze einfach und warte, bis es zu Ende ist. And when the Bible study was finished, und als die Bibelstudie zu Ende war, I was the first one running to my room. Ich der Erste, der ins Zimmer rannte. I ran to my room. Ich rannte in mein Zimmer. Closed the door. Machte die Tür zu. And I said, oh, und dann sagte ich, meine Güte, jetzt Schluss damit. Aber dann fing ich an zu denken. Die Schrift sagt, wenn du die Wahrheit hörst und in deinem Herzen glaubst, was passiert dann? Die Wahrheit wird dich frei machen. Also hier, stellt euch vor, sitze ich alleine in meinem Zimmer. Ich habe das Evangelium zum zweiten Mal gehört. Ich bin ganz alleine in diesem Zimmer. Und ich kämpfe mit Gott. Und er hat gewonnen. Was dann geschah? Mir wurde klar, als Jude, da weiß ich kenne ich Gott. Ich weiß von Gott. Ich kann euch alles erzählen von Abraham, Isaak, Jakob, von Mose. Das haben wir in der Schule gelernt. Den Exodus, also das Passa, die Tradition, die Feste. Wir sind Experten, wir wissen das alles. Wir wissen diese Sachen. Wir wissen alles von Gott über die Bibel. Aber die Wahrheit ist, ich kenne ihn nicht. Ich habe ja keine Beziehung mit ihm. Mir wurde klar, es ist meine Sünde ist das, die mich von dem heiligen Gott trennt. Und dann fing ich an zu weinen. Und ich spürte so stark, dass der Heilige Geist in diesem Raum, in diesem Zimmer anwesend war. Dass ich weinte und es nicht kontrollieren konnte. Und ich fiel auf die Knie und habe nur gebetet, Herr, Vater, vergib mir meine Sünden. Und ich nehme dich an, Jesus, als meinen Retter, Erlöser, als meinen Herrn, als meinen Messias. Und ich gab Jesus mein Leben. Halleluja. Und von dem Moment an hat er mein Leben komplett verändert. Ich war so hungrig. Ich wollte mehr über diesen Jesus erfahren. Aber ich hatte ja kein Neues Testament. Dann bin ich rausgegangen, habe mir ein Neues Testament besorgt. Und in der Nacht habe ich das ganze Neue Testament gelesen. I want to know more about this Jesus. Ich wollte mehr wissen über diesen Jesus. I really read all these Gospels in the Book of Acts. Ich habe tatsächlich die ganzen. I think I stopped by the Book of Revelations. It was too much for me. Ich habe das Neue Testament durchgelesen, die ganzen Evangelien, Apostelgeschichte, die Briefe. Ich glaube, bei der Offenbarung habe ich dann mal aufgehört. Jesus came and touched me so much. Jesus kam zu mir, hat mich so sehr berührt. And it changed my life. Er hat mein Leben verändert. So to make a long story short. Lange Rede, kurzer Sinn. Within a few weeks, innerhalb von wenigen Wochen I got saved, baptized, and got married. Wurde ich erlöst, getauft und habe ich geheiratet. In 6 months after I came from America, in den 6 Monaten nach meiner Rückkehr aus Amerika, I was back home in Israel. War ich wieder zurück in Israel? Saved and married, the whole package deal. Erlöst und verheiratet, das ganze Paket. And I never ever made it to Las Vegas. Und ich habe es nie nach Las Vegas geschafft. Halleluja! God is an awesome God. Gott ist ein wunderbarer Gott. He's a wonderful God. Ein gewaltiger Gott. He's a good God. Er ist ein guter Gott. He has a good plans for our life. Gott hat gute Pläne für unser Leben. And when I got saved 30 years ago. Das ist 30 Jahre her, dass ich mich bekehrt habe. In Florida. In Florida. And then as a young believer, I came back with my wife to Israel. Dann kam ich mit meiner Frau als junger Gläubiger zurück nach Israel. And I'm talking 30 years ago, the body of Christ in Israel was very small. Und vor 30 Jahren gab es sehr wenige Christen in Israel. I want to go to a Bible school. Ich wollte also eine Bibelschule besuchen. There was no Bible school. Gab's nicht. So I went to Dallas, Texas. I went to Bible school there. Dann bin ich auf die Bibelschule in Dallas in Texas gegangen. And after 2 years, I prayed, what should I do? Should I stay in America? Und nach 2 Jahren habe ich gebetet, Herr, was soll ich machen? Soll ich in Amerika bleiben? I could get a good job. I could get a nice job. Ich hätte da einen guten Job kriegen können als Pastor. But then the Lord spoke to me very clearly. Und dann sprach der Herr aber ganz deutlich zu mir. He said, go back home. Geh zurück nach Hause. So my wife and I we packed our things and we went back home to Tel Aviv. Dann haben meine Frau und ich die Sachen zusammengepackt und sind zurückgekehrt nach Tel Aviv. And we knew in my heart I want to do one thing. Und ich wusste tief in meinem Herzen, ich wollte eins machen. Preach the gospel and make disciples of Israelis. Das Evangelium predigen und Israelis zu Jüngern machen. You see, in Israel today, In Israel heute, as we just celebrated 67 years of independence, wenn wir gerade 67 Jahre die Unabhängigkeit gefeiert, we have 8 million people living in Israel today. Heute leben 8 Millionen Leute in Israel. In 1948 there was only 600,000 Jews. 1948 waren es nur 600,000 Juden. Now there is 6.5 million Jews living in Israel. Jetzt heute leben 6.5 Millionen Juden in Israel. And 1.5 million Arab Israelis. Und 1.5 Millionen arabische Israelis. Every year we still see Jews coming back home. Jedes Jahr kehren immer noch mehr Juden nach Hause zurück. That scripture we just read in Ezekiel is still being fulfilled today. Diese Schriftstelle, die wir gerade in Ezekiel gelesen haben, die erfüllt sich immer noch heute noch. For example, another place talks about give my sons from the north back. Zum Beispiel steht an anderer Stelle, gib meine Söhne aus dem Norden zurück. And we've seen in the last 10, 20 years almost 1 million Russian Jews coming back home. Und in den letzten 10, 20 Jahren haben wir ungefähr 1 Million russische Juden nach Israel zurückkehren sehen. We've seen thousands of Jews from Ethiopia coming back home. Tausende und Tausende Juden kommen aus Äthiopien. We've seen in the last year or two 30,000, if I'm not mistaken, Jews from France coming back home now. In den letzten Jahr haben wir 30,000 Juden aus Frankreich zurückkehren sehen. Because of the antisemitism that's wegen going des Antisemitismus in Frankreich. So we are seeing even today Jews are still coming back home from all over the world, from more than 100 nations. Heute noch kommen Juden aus über 100 Nationen immer noch zurück ins Land. And that scripture is still being fulfilled. Und diese Schriftstelle wird immer noch erfüllt. Hallelujah. We give the glory to God. Geben Gott die Ehre. But many people stop at the verse 24 where I stopped. Aber viele Leute bleiben bei Vers 34, glaube ich, steht, wo ich aufgehört habe. Where he said, I will take you and I bring you back to your own land. Wo es heißt, ich bringe euch zurück in euer eigenes Land. And if you 24. Stop here in verse 24, wenn man also hier bei Vers 24 stehen bleibt, then you may come to a conclusion, dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, that God has a moving company and he moved Jewish people from here to there. That's all he does. Dass Gott so ein Umzugsunternehmen hat und die Leute von hier nach dort transportiert. God does not have a moving company. Nein, Gott hat keine kein Umzugsunternehmen. God has a plan. Gott hat einen Plan. A plan of salvation. Ein Plan der Erlösung. Amen. Ein Heilsplan. You know, let me stop you before I continue. Stopp. Wie sieht es denn mit Deutschland aus? Hat Gott einen Plan für Deutschland? Oh, yes, I know. To become very rich. Ja, ganz reich zu werden. Yeah, that's all. Ist das alles? That's all. You wasted your life. Dann habt ihr euer Leben verschwendet. Say, rich people? Jetzt sagt ihr natürlich, wie hast du was gegen Reiche? Oh, God bless you. Nein, natürlich nicht. Gott segne dich. Das ist wunderbar. But God has a plan for your life. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. That's a plan of salvation. Das ist ein Heilsplan. That you will not lose eternity. Damit du die Ewigkeit nicht verlierst. Today. Heute. Amen. God loves you. Gott liebt euch. He loves you so much. Er liebt euch so sehr. He has so much for you. Er hat so viel für euch. He wants a relationship with you. Er möchte euch so gerne haben. Er möchte in Beziehung sein mit euch. Er möchte sich euch offenbaren. He has so much to tell you. Er hat euch so viel zu sagen. He's waiting as a father is waiting for his children to come to him. He wants to talk to you and tell you the plans that he has for your life. Er wartet auf euch, wie ein Vater darauf wartet, dass seine Kinder zu ihm kommen. Er möchte mit euch sprechen und euch seine Pläne sagen. Gott hat eine Berufung für euer Leben als Deutsche. Ihr müsst den Herrn suchen. Ihr müsst beten. And let God speak you through the scriptures. Und Gott durch seine Schrift zu euch sprechen lassen. Amen. Amen. And I have good news for you. Und ich habe eine gute Nachricht. You don't have to wait 2000 years. Da braucht ihr nicht 2000 Jahre mit zu warten. Isn't that wonderful? Das ist doch gut, oder? It's a wonderful God. Es ist ein wunderbarer Gott. So now let's continue with those verses and we'll finish with that. Jetzt lesen wir weiter und hören dann auf. I'd like you to read verse 25, 26, 27 and 28. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Here he promises very clear, hier verspricht er ganz klar, that he will cleanse us from our sin, dass er uns von unserer Sünde reinigen wird. He will give us a new heart, er wird uns ein neues Herz geben and a new spirit, und einen neuen Geist. And he will be our God, und er wird unser Gott sein. And we will be his people. Und wir werden sein Volk sein. Halleluja. How does he do that? Wie macht er das? Only through the blood of Jesus. Nur durch das Blut Jesu. Amen. Amen. Are we in agreement? Ja, sind wir alle einer Meinung? Well, brothers and sisters, I'm standing before you as a living testimony. Ich stehe vor euch, meine Geschwister, als ein lebendiges Zeugnis. This scripture we just read, dass diese Schriftstelle, die wir gerade gelesen haben, is being fulfilled, sich erfüllt. In front of your eyes. Vor euren Augen. Now let me clarify this. Das muss ich erklären, klarstellen. I'm not standing here before you because I was in the Israeli Air Force. Look at me. Wow. Ich stehe nicht vor euch, weil ich in der israelischen Luftwaffe war. Guck mich an. Wow. I'm not standing here before you because of my beautiful Jewish nose. Nicht wegen meiner wunderschönen jüdischen Nase. Or my beautiful Middle Eastern beard. Oder meinem wunderschönen Nahostbart. Mein Bart. All those things are filthy rags before God. Das sind alles dreckige Lumpen für Gott. Those things are filthy rags before God. Unwichtig. I'm standing here before you. Ich stehe hier vor euch. Because of the grace of God. Aufgrund der Gnade Gottes. I'm standing here before you. Ich stehe vor euch. Because of the blood of Jesus. Wegen Jesu Blut. Weil er den Preis gezahlt hat für euch, für mich. And I give him all the glory. Und ich ehre ihn, ich gebe ihm die Ehre dafür. And all the honor. Und ja. Because he deserved all the praises and the glory and the honor forever and ever. Denn er verdient alle Ehre, allen Preis für, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. We live in exciting times. Wir leben in spannenden Zeiten. Because we are seeing the scriptures being fulfilled. Weil wir vor unseren Augen sehen, wie sich die Schrift erfüllt. Mit eigenen Augen sehen. Are you excited about this? Seid ihr darüber begeistert? Yeah, I'm not sure. Let me clarify something. Ja, ich möchte etwas klarstellen. For almost 2000 years, fast 2000 Jahre lang the church or the bride of Christ, hat die Braut Christi, die Kirche, die Braut Christi, okay, was waiting for Jesus to come back. Wartet darauf, dass Jesus zurückkommt. Aber zur Hälfte. Until the Jewish people were back into the land. Bis die Juden wieder in ihrem Land waren. And since he started bringing them back to the land, und da Gott jetzt die Juden in das Land zurückbringt, now God, the Holy Spirit, as it is written, is removing the veil from the Jewish people. Deshalb, so wie es geschrieben ist, jetzt entfernt Gott den Schleier von den Augen der Juden. Und das jüdische Volk sieht jetzt den Messias, wie er ist. So now God is restoring this other half of the body of Christ. Mm-hmm. Gott stellt die andere Hälfte des Leibes Christi gerade wieder her. Amen. Amen. I like to finish with this. Ich möchte hiermit enden. I'll go to a prophecy in the New Testament, okay? Ich werde zu einer Prophetie, also eine Prophetie lesen aus dem Neuen Testament. Let's go to Matthew. Matthäus 23. You know, in Matthew 24, Jesus talks about the end times. In dem nächsten Kapitel, Matthäus 24, spricht Jesus über die Endzeit. But in the end of Matthew 23, aber am Ende dieses Kapitels, in verse 37, 37, Vers 37. Here's Jesus in Jerusalem. Jesus ist in Jerusalem. And he goes, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. The one who kills the prophets and stones those who have sent to her. How often I gather your children together as a hen gathered chicks under wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. I'll stop you for a second. Here is Jesus crying over Jerusalem. Hier sehen wir, Jesus weint über Jerusalem. And then he goes, you know, this city, this temple will be destroyed. Und dann sagt er, diese Stadt, dieser Tempel wird zerstört werden. Now, we are, of course, after the fact, we know the temple was destroyed in 70 AD. Ja, wir leben ja danach. Wir wissen, tatsächlich ist der Tempel im Jahre 70 zerstört worden. But earlier, where Jesus said to the people, I will destroy this temple, ich werde diesen Tempel zerstören, and I'll rebuild it in 3 days, und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. What did people say to him? Was haben die Leute da gesagt? You are crazy. Du spinnst. Let's get out of here. False prophet. Falscher Prophet. But he is not a false prophet. Aber Jesus ist kein falscher Prophet. He is the prophet. Er ist ein Prophet. He is the Messiah. Er ist der Messias. And what he said came to happened 40 years later, the temple was destroyed. Und was er gesagt hat, happened, as he said. Hat sich tatsächlich 40 Jahre später ereignet. Der Tempel wurde zerstört. Und alles, was er angekündigt hat, ereignet sich. He spoke the truth. Er hat die Wahrheit gesagt. Amen. And then he goes in verse 39. Und dann in Vers 39 he says, sagt er, I said to you, you shall see me no more until you say, stop. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Now, who was he talking to? To the Roman soldiers? Okay, an wen hat er sich gerichtet damit? Zu wem hat er gesprochen? Hat er die römischen Soldaten angesprochen? No, who was he talking to? Nein, wen hat er angesprochen? To the Jewish people. Die Juden. To his own people. Sein eigenes Volk. And he told them, listen guys, you're not going to see me anymore. Er hat ihnen gesagt, Leute, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagt, Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Guess what? This prophecy. Diese Prophetie. Was waiting for 2000 years. Wartete 2000 Jahre lang. And now it's being fulfilled. Und jetzt erfüllt sie sich gerade. In front of your eyes. Vor euren Augen. Wow. I don't know about you, but I'm excited. Ich weiß ja nicht über euch, aber ich bin aufgeregt. Because in begeistert. In 1948, when Israel declared independence, denn 1948, als Israel seine Unabhängigkeit erklärt hat, there were few believers, you can count them in your hand. Da gab es so wenige Gläubige, an Jesus Gläubige, die konnte man an einer Hand abzählen. But now, in 2015, aber jetzt, 2015, would you like to know how many believers are there? Möchtet ihr wissen, wie viele messianische Juden es gibt? Nein, seid ja gar nicht begeistert. Ich komme morgen wieder. It's very hard for Germans to be excited. Deutsche fällt da schwer, Begeisterung zum Ausdruck zu bringen. Als du auf deinen Hochzeitstag gewartet hast, ne? Very excited. Ja, sehr aufgeregt. Warst du da so aufgeregt und begeistert? Begeistert sein? Heute in Israel, im Jahr 2015, gibt es fast 15.000 Gläubige in dem Land Israel. About 300 local congregations all over the land of Israel. 300 Gemeinden gibt es in ganz Israel. Und damit meine ich wiedergeborene jüdische Leute und wiedergeborene Araber oder Emigranten aus Russland, Äthiopien, in ganz Israel. Da wächst der Leib Christi, dermaßen. Halleluja! Denn Gott, der Heilige Geist, nimmt den Juden den Schleier von den Augen weg. Und auch den Moslems nimmt er den Schleier von den Augen. Und sie kommen zu Jesus. Und Gott ist so begeistert. Keiner kennt den Tag und die Stunde, wann Jesus wiederkommen wird. Sogar Jesus. Der fragt den Vater. Denn nur der Vater ist der Einzige, der das weiß. So steht es in der Bibel. Denkt mal einen Moment nach. Wenn ich jetzt noch eine Minute länger machen darf. Was geschieht gerade im Himmel? Kann ich ein bisschen Drama, Schauspiel hier vorspielen? Ich spiele Jesus. Und spielt Vatergott. So, can you imagine, things are happening, the state of Israel is back. Okay, es geschieht was, der Staat Israel ist geboren, die Juden sind zurück in ihrem Land. Jesus kommt jetzt zum Vater. Vater, siehst du das? So, is it time yet? Ist es jetzt die Zeit? Ist die Zeit gekommen? Yes, Father said, not yet. Der Vater sagt noch nicht. Oh, oh nein. So the next day he comes again. Nächsten Tag kommt Jesus wieder an. So. Vater, is the bride ready yet? Ist die Braut bereit? No, she is not putting the dress. Nein, sie zieht sich noch nicht an. Sie hat so viele Kleider, die muss erst noch wählen, welches Brautkleid sie will. Nächsten Tag kommt Jesus. Vater, ist die Braut bereit? Nein, jetzt muss sie ihre Fingernägel noch stylen. Und der Bräutigam ist begeistert und bereit. Er hat alles vorbereitet. Und dann kommt Jesus, der Sohn, wieder zum Vater und fragt den Vater, ist sie bereit? Und dann sagt der Vater, sie ist fast fertig, fast bereit. Und der Bräutigam, Jesus, freut sich so sehr, denn die Hochzeit steht so nah bevor. Der Leib Christi aus den Heiden, der Teil ist fertig, bereit. Und jetzt macht sich der jüdische Teil der Braut Christi bereit. Und Gott bereitet vor, dass es eins wird, damit er zurückkommen kann, wiederkommen kann. Worüber spreche ich? Der Jude und der Nicht-Jude. Dass der Jude und der Nicht-Jude zusammenstehen. Weil wir Jesus lieben. Weil wir ihn anbeten. Weil wir das Evangelium predigen. Weil wir Menschen zu Jüngern machen. Wir beten zusammen. Zusammen anbeten. Bis er wiederkommt. Thank you.